Entkettung aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Entkettung. Der Ring der Dinge, dem du eingesponnen, verarmt dich nur, wenn er dich ganz bewältigt. Erst wenn du seiner nahen Kraft entronnen, fühlst du den Blick in dich verhundertfältigt. Denn aus den Bächen deines Blutes steigen die Bilder spiegelnd, die rings um dich sind. Was dich betastet, war dir längst schon eigen. Und alles bist du, Blüte, Baum und Wind. Bist Feld und Welt, entgrenzt dem Rand des Raumes, zu Weg und Wolke deines Schöpfertraumes. Bist Melodie, die in sich selber ruht, traumhaft vertieft in ihr beseeltes Schweigen. Und Einsamkeit bald aus der dumpfen Glut die goldenen Funken, die zu Sternen steigen. Ende von Entkettung. Aufgenommen von Sonja.